Kapitel 8. In diesem Sommer mache ich eine Nachtwanderung. »Haben alle ihre Taschenlampen?« schrie Vincent über die große Gruppe hinweg. Als alle seine Frage bejahten und wild mit ihren Taschenlampen rumwedelten, nickte er zufrieden und scheuchte die Gruppe zum Ausgang. »Hätte echt nicht gedacht, dass man heutzutage noch Nachtwanderungen macht«, brummte Adam in seine Richtung. »Warum denn nicht?« erwiderte Vincent fröhlich. »Ist mal was anderes, und ich hatte bisher noch keine Campgruppe, der es nicht gefallen hat.« Beiläufig ließen sich Vincent und Adam an das Ende der Gruppe zurückfallen. Zumindest sollte es für die Kinder beiläufig aussehen, denn sie hatten ihre eigenen Pläne. Die Coaches hatten sich überlegt, die Nachtwanderung gruselig zu gestalten. Das wollten sie den Kindern aber natürlich nicht vorab verraten, weswegen Alex, Milan, Lia und Thorsten ganz normal die Kinder durch den Wald begleiteten und Adam und Vincent sich heimlich hinter Bäumen und Büschen verstecken und die Camper erschrecken würden, so der Plan. Dafür mussten sie aber dennoch ein ganzes Stück den Trampelpfad nach unten warten und dabei langsam immer mehr Abstand zu den Campern einnehmen. Mit den Händen in den Hosentaschen schaute Adam so in der Gegend herum, als sein Blick, wie so oft, auf Vincent landete. Doch wo er sonst einen zufriedenen, offenen Eindruck machte, sah Adam jetzt im Schein der Taschenlampe, wie er nachdenklich an seiner Ringkette friemelte. Etwas, was er immer tat, wenn er angestrengt nachdachte, das wusste Adam inzwischen. »Was ist los?« fragte Adam leise, wollte natürlich keinerlei Aufmerksamkeit auf sie ziehen. »Hm?« machte Vincent gedankenverloren. »Du siehst schon fast aus wie ich mit deiner krausen Stirn«, scherzte Adam. »Über irgendwas grübelst du nach, sag schon.« Vincent blinzelte ihn vorsichtig an. »Ja, das, ich... Es ist kein Thema, was...« stammelte er und schnaufte. »Es ist ein schwieriges Thema, das will ich nicht nochmal aufgreifen.« »Nochmal? Jetzt bin ich aber neugierig.« »Ach«, meinte Vincent und sagte eine Weile nichts. Adam wollte nicht löchern, ehrlich nicht, aber Vincent war irgendwie so interessant für ihn. Und er sorgte sich, musste er insgeheim zugeben. »Ich habe mich nur mal wieder gefragt, warum. Also damals, an unserem ersten Tag, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als ich da in unsere Hütte kam, da hast du Pillen genommen.« Adams Herz machte einen Hüpfer. Scheiße. Auf dieses Thema hatte er schon seit einer Weile gewartet. Er war ja nicht dumm, er wusste, wie die Situation für einen Außenstehenden ausgesehen haben musste. Seitdem versuchte Adam zwar immer noch, seine kleinen Helfer heimlich zu nehmen, aber wenn Vincent ihn dabei sehen konnte, schickte er ihm immer so einen fragenden, vorsichtigen Blick, wie an dem Tag, als sie im Dorf gewesen waren. »Ja«, hüstelte Adam einfach knapp. Der Waldboden, die Äste und Steine knirschten unter ihren Schuhsohlen und Adam wusste, dass seine Wangen nicht aufgrund der Außentemperatur glühten, die selbst nachts noch heiß war. Er spürte, wie sich Vincents Augen von der Seite in seinen Kopf bohrten. »Erst dachte ich ja, dass du krank bist«, mutmaßte Vincent leise. »Aber was sich mir nicht erschließt, ist, warum du die Medikamente so heimlich nimmst, als würdest du nicht wollen, dass wir davon wissen. Will ich ja auch nicht.« »Wieso?« fragte Vincent so flehend, dass es Adam fast das Herz zerriss. »Ich bin nicht krank«, stellte Adam nüchtern klar. »Also zumindest nicht so, wie du denkst.« »Aber gegen irgendwas musst du die Schmerzmittel ja nehmen, also...« Adam blieb wie angewurzelt mitten auf dem Weg stehen. »Woher willst du wissen, dass es Schmerzmittel sind?« fragte er ruhig und gefährlich. Vincent schluckte. »Einen Tag, als du in der Dusche warst, da habe ich die Tabletten gegoogelt und...« »Was hast du gemacht?« schrie Adam so laut, dass sich einige Kinderköpfe nach ihnen umdrehten. Vincent war schockiert, blickte hektisch zwischen ihm und der Gruppe hin und her. So viel zum Thema, sie würden keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. »Du hast in meinen Sachen gewühlt«, grollte Adam. Es war keine Frage. »Ich habe nicht in deinen Sachen gewühlt«, beschwichtigte Vincent ruhig, seine Hand, die nicht die Taschenlampe hielt, in Richtung Adam ausgestreckt, als würde er ein scheues Pferd beruhigen. »Du hast sie auf dem Stuhl liegen lassen, ehrlich.« »Gib dir trotzdem keinen Scheiß Recht, einfach an meine Sachen zu gehen«, fauchte Adam weiter. »Nein, das stimmt. Entschuldige«, sagte Vincent ernst. »Das war dumm, ich habe nicht nachgedacht.« Vincent hatte den Kopf leicht abgesenkt, blickte Adam durch seine Wimpern hindurch demütig an, und irgendwas wurde ganz weich um Adams Herz. Er geriet ins Wanken. Er wollte weiter wütend auf Vincent sein, ehrlich, aber seine Wut hatte sich ganz plötzlich in Luft aufgelöst. »Ja, okay, danke, also ist ja nichts passiert, nichts für ungut.« Adam sah im sanften, gelben Schein, wie Vincent süß lächelte und dann langsam seinen Weg fortsetzte. Er realisierte, dass Vincent ihn einmal sauber um den Finger gewickelt hatte. Was überraschte es ihn auch. Immerhin hatten sie durch ihren kleinen Streit das erreicht, was sie wollten. Sie hatten ordentlich Abstand zur Gruppe hergestellt. Lange war es wieder still zwischen ihnen, aber Adam wusste, dass die Unterhaltung immer noch wie ein Schwert über ihnen hing. Er hatte Vincents Frage natürlich noch nicht beantwortet. »Ich nehme die schon seit einer Weile«, räumte er schließlich ein. »Okay«, erwiderte Vincent vorsichtig. »Vor ein paar Jahren, da hatte ich eine ziemlich üble Platzwunde. Ein Tatverdächtiger hatte mir eins übergezogen.« »Autsch«, machte Vincent locker. »Ja, dafür hat mir ein Arzt damals Schmerzmittel verschrieben und die Pillen, sie tun gut, finde ich.« Vincent sagte nun gar nichts mehr, schaute nur zerknirscht auf den Boden. »Und dann habe ich sie einfach weitergenommen, auch wo die Platzwunde abgeheilt war.« Immer noch wortlos bog Vincent in einen Trampelpfad ab. Adam wusste inzwischen, dass der Weg eine Schleife formte und am Schluss wieder auf dem Hauptweg gelangte. Perfekt für ihren heutigen Plan, der Gruppe vorauszukommen, auch wenn Adam die Lust auf witziges Erschrecken gerade gehörig vergangen war. »Sie helfen mir. In meinem Alltag, mit meinen Gedanken, beim Schlafen.« Vincent blickte nun auf und Adam sah im Schein der Taschenlampe, wie ihm blankes Entsetzen entgegenstrahlte. »Adam, das...« »Ich weiß, was du sagen willst«, kam Adam ihm zuvor. »Hm, und was?«, forderte Vincent. »Du wirst mir sagen, dass ich das nicht machen soll, dass ich abhängig bin oder sowas, aber erstens bin ich alt genug, das selber zu entscheiden, und zweitens habe ich es im Griff«, redete Adam sich in Rage. »Adam«, versuchte Vincent, »allein der Fakt, dass du es verheimlichst, zeigt doch ganz deutlich, es geht halt niemandem was an. Es ist mein Leben, und wenn ich eben was nehmen möchte, um runterzukommen, dann ist das doch okay. Adam, manche Leute trinken oder kiffen, und da würdest du bestimmt auch nichts sagen, also, hey«, machte Vincent jetzt laut, blieb stehen und griff nach Adams Handgelenk, um ihn aus seinem Monolog zu reißen. »Adam, ich will dir gar nichts vorwerfen. Ich möchte dir einfach helfen, weil ich sehe, wie sehr dich das kaputt macht.« »Wie, du siehst das?« Vincent lächelte traurig. »Du vergisst, ich teile mir eine Hütte mit dir und das schon seit über 10 Tagen. Glaubst du, dass mir deine Unruhe nicht auffällt? Wie oft du dich im Bett umherwälzt und wie gereizt du bist?« »Tja, vielleicht bin ich einfach so«, tat Adam ab. »Du kennst mich nicht, vielleicht bin ich einfach ein Arsch.« »Ich kenne dich nicht, das stimmt wohl. Aber ich würde es gern, wirklich sehr gern.« Adam fühlte sich vor den Kopf gestoßen. Für ihn war es alltäglich, Leute, die er nett oder vielleicht sogar anziehend fand, zu vergraulen. An diesem ersten Tag hatte er nicht untertrieben. Er war kein guter Mitbewohner und auch kein guter Vater, guter Kumpel, guter Partner oder guter Mann. Was auch immer er getan hatte, um Vincent das Gegenteil weiß zu machen und ihn dazu zu bringen, sich für ihn zu interessieren, er wusste es nicht. Vielleicht hatte er unbewusst eine bessere Version von sich vorgegaukelt. »Und ich finde das sowieso eine furchtbar feige Antwort«, stellte Vincent klar. »Einfach zu sagen, ich bin nun mal ein Arsch, also komm damit klar, zeigt einfach nur, dass du zu faul bist, um etwas zu ändern. Es ist ja nicht so, dass das eine unheilbare Krankheit ist.« Adam senkte den Kopf, als hätte ihn jemand geschlagen. So einen Ton war er von Vincent nicht gewohnt. Vincent blieb kurz stehen, blickte um die Ecke hinter sie und nickte zufrieden. »Komm hierher«, flüsterte er und zog Adam hinter einen dicken Baumstamm. »Noch ein paar Momente, dann können wir sie erschrecken«, gluckste er, als wäre eben nichts gewesen, und knipste die Taschenlampe aus, damit sie nicht erkannt wurden. Nur noch der Mond schickte etwas Licht durch das dichte Laub. Adam stopfte seine Hände in seine Hosentaschen und scharrte mit seinen Füßen über den Waldboden. Vincent musste seine betretene Laune bemerken, denn auf einmal legte er eine Hand an Adams Wange. Erstaunt sah Adam auf. »Hey, ich will dich damit gar nicht traurig machen. Ich will dich anspornen. Ich kann doch sehen, dass du darunter leidest, hm? Ich merke doch, dass du nicht so sein willst, nicht mit den Kindern und auch nicht mit mir.« Adam schluckte. Vincents Daumen strich weich über seine Wange und er konnte im Mondschein erkennen, wie er ihn traurig und einfühlsam betrachtete. Aus irgendeinem Grund brannten Adams Augen plötzlich. Musste die Hitze sein. Vincent hatte nun mal ins Schwarze getroffen. Zwar war Adam immer noch davon überzeugt, dass er kein guter Mensch war, so allgemein, aber ja, ihn störten die Scheißtabletten. Es störte ihn, dass er sie brauchte. Und es störte ihn, dass er immer so launisch war. »Wie in dieser Nacht, wo wir neben der Hütte geraucht haben«, setzte Vincent an. »Das tut mir immer noch leid.« »Muss es aber nicht«, meinte Vincent fest. Im Gegenteil, ich fand es sehr beeindruckend, dass du dich mir so geöffnet hast. Der weiche Kern und so. Machte Adam nur und grinste schief. Erwiderte Vincent verschmitzt. Wenn du möchtest, dann kann ich dir dabei helfen, also bei deinen Tabletten zumindest, nach dem Camp. In meinem Studium habe ich mal ein Praktikum bei einer Entzugsklinik gemacht und ich weiß nicht, ob Entzugsklinik wirklich... Du musst dich ja nicht direkt einweisen lassen, unterbrach Vincent schnell. Aber die haben sehr gute Beratungsstellen und Ressourcen, die Menschen wie dir helfen können. Und selbst wenn es nur darum geht, dich erstmal zu informieren. Das würdest du machen? Fragte Adam dunkel. Also mir helfen? Vincents Hand rutschte nach unten und kam an der Seite von Adams Hals zum Ruhen. Genau dort, wo er so empfindlich war. Natürlich würde ich das, weil du es bist, hauchte Vincent. Adam stockte der Atem. Wie in Trance lief er wenige Schritte nach vorn, auf Vincent zu, bis sie kaum noch eine Unterarmlänge trennte. Die Anziehung, die er die vergangenen Tage mehr und mehr gespürt hatte, hatte sich inzwischen einfach über seinen Kopf hinweggesetzt. »Das Angebot würde ich sehr gerne annehmen«, raunte er. »Schön«, sagte Vincent leise, ganz leise, dass niemand außer sie es hören konnte. Seine Hand glitt weiter hinab, landete auf Adams Brust. Adam lehnte sich in die Berührung, konnte nicht mehr so tun, als würde ihn das alles kalt lassen. Vincent sah so schön aus, schoss es ihm durch den Kopf. Sein markantes Gesicht nur Schatten, ein leichter Schein Mondlicht in seinen Haaren. Seine Augen, dunkel in der Finsternis, von einem Zug Vorsicht umgeben. Und etwas, was Adam nicht benennen wollte, was aber verdächtig nach Sehnsucht aussah. »Danke«, brachte Adam noch hervor. Sein Kopf schwirrte, seine Haut brannte, wo Vincent ihn berührte. Seine Hände waren ganz schwitzig und seine Knie wackelig, als er plötzlich diesen Drang spürte. Den Drang, sich noch weiter nach vorn zu beugen, Vincent entgegen. Adams Nase stupste zart gegen Vincents und ein Flattern ging durch seinen Bauch. Der Moment war zu schnell vorbei. Vincent zog hörbar Luft ein, als er sich von Adam trennte, seine Hand wie verbrannt wegriss und einen großen Schritt nach hinten machte. »Adam, die Kinder kommen«, zischte er, fast etwas bedauerlich. »Auf Position!« Adams Mund war ganz trocken, als er tat, wie ihm geheißen. Vincent hockte sich hinter einen Busch, er selbst lief geduckt einige Meter weiter und kauerte sich hinter einen Baumstumpf. Tatsächlich hörte er nervöses Kinderraunen in der Nähe. Als er darauf wartete, dass Vincent ihm das Zeichen gab, damit er brüllend hervorspringen konnte, versuchte er, sich etwas zu beruhigen. Hatte er wirklich gerade... Was wäre passiert, wenn die Kinder nicht... Und Vincent, was hätte... Er musste diese Gedanken dringend loswerden.